Wenn er mit freiem Oberkörper über die Bühne sprintet und Stage-Diving macht, wirkt Iggy Pop auch mit 71 oft wie der wildeste Typ im Raum. Seine extreme Lebensweise hatte ihn nah an den Abgrund gebracht. Von den Gründungsmitgliedern seiner Band The Stooges hat er als einziger überlebt. Was macht ihn so unkaputtbar? Was ist der popkulturelle Impact des James Newell Osterberg, dessen größter Hit Lust for Life hieß? Ein Antwortversuch mit Weggefährten, Bewunderern und Iggy Pop selbst. Sie hören eine Übernahme vom WDR aus dem Jahr 2017. Ah ja, stimmt. Na, geh auf. Das war 74, weißt du noch? Klar weißt du das noch. Wer würde sich an die Nacht nicht erinnern? He was confrontational. Irgendwann muss es ja einfach so kommen. He was definitely one of the first sort of confrontational singers on the scene. Bei der Nummer, die du immer abgezogen hast. Rats in the Modern City. He'd go out into the audience, he'd grab people by the hair. Ja, und an diesem Abend hatte ich sowas im Gefühl. And ladies and gentlemen. Die hatten uns in einem Biker-Shop in der Nähe von Detroit gebucht. The Rock and Roll Farm was a biker bar. Those guys in there were some pretty heavy dudes. The Stooges' next presentation this evening. Die Typen da drin, Mann, mit denen wollte man echt keinen Ärger haben. Will be for all you boys and girls who want to slow dance. Naja, außer man war Iggy Pop, ne? And it's entitled I Got Shit. Ärger machen, das war ja genau dein Ding. Und an diesem Abend Mitte der 70er in Detroit ging das mal so richtig nach hinten los. Ja. And then the shit started to fly, you know. Iggy. Von Christian Möller. Von Christian Möller. Mal eine, dann blätter ihn nach hinten. Right. Iggy. Ich bin Iggy Pop. We're audio, we're not visual, or are we audio? Ist nur Ton oder Kamera? Was? Nee, nur Audio. Keine Kameras hier im Trailer. Dann brauche ich kein verdammtes T-Shirt. Ja, lass dein T-Shirt ruhig aus, Kumpel. Alles wie immer. Nimmst du auch einen Schluck Whisky? Ich bin ha? Dabei. Na also. Sag einfach Stopp. Danke sehr. Cheers. Tja, die Sache mit dem nackten Oberkörper. Auch ein bisschen runzlig inzwischen, aber weißt du, Alter, du kannst dir das halt immer noch erlauben. Wie schaffst du das eigentlich, noch immer so fit zu sein? It's half it's a little bit constitution, it's a little bit doing the Qigong. It's Chinese exercise. Ah, anybody can do that. So chinesisches Zeug, ja? Ah, also das wäre nichts für mich. Ich mache höchstens noch Gartenarbeit. Und das auch nur, weil der Garten von meinem Trailer, sagen wir mal, nicht gerade weitläufig ist, verstehst du? Aber ich bin ja auch selbst schuld. Dass die Knochen mosch sind. Ja, jahrelang als Roadie Leuten wie dir die Verstärker auf die Bühne schleppen. Aber dafür habe ich auch einiges erlebt mit dir, Jim. Beziehungsweise James Noel Osterberg Jr. Ja, steht an deiner Geburtsurkunde. Hörst du nicht gern, was? Ja, halt's mal. Hier ist Iggy Pop. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen verliebt in Iggy Pop, auch als Teenager schon. Judith Holofernes, Sängerin und Songschreiberin. ehemals Kopf der Band Wir sind Helden. Ja klar, Lust for Life und Passenger waren so die Songs, die in Freiburg auch in der Kellerdisco liefen und wo man dann immer schon mitsingen kann, welcher Song als nächstes kommt. Ja, die Songs kennt doch jeder. War ja mal eine Zeit lang fast unmöglich, auf eine Party zu gehen, ohne dass einer davon gelaufen ist. Na, das war eine ganz schön lange Geschichte. I would say, knowing him as well as I do, he is a bright guy. James Williamson, seit Anfang der 70er Gitarrist bei den Stooges, kennt Iggy Pop, seit beide Anfang 20 sind. He is a bright guy. Iggy ist echt ein smarter Typ. Kann gut reden und er kann sehr charmant sein. Wenn er will. Oh yeah. Well, you know, he's a good-looking guy. Und gut aussehend auch. Sure, you know, the girls liked him. Die Frauen mochten ihn immer. Er hatte riesige blaue Augen und war unheimlich schön. Esther Friedmann, Fotografin. Sehr schöner Mann. Ist auch ein schöner Mann, auch geblieben. Ab Ende der 70er ein paar Jahre lang Iggys Freundin. Das Klischee besagt, dass Iggy Pop verantwortlich war für Punkrock. Und das Klischee stimmt. Paul Trinker, Musikjournalist, schrieb unter dem Titel Open Up and Bleed die maßgebliche Biografie von Iggy Pop. Ich glaube, dass Iggy Pop schon sehr, sehr früh übrigens verstanden hat, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. George Cameron, Sänger und Texter der Punkband Die Goldenen Zitronen. Heute auch Theatermacher. Also das, was daran eben die Sehnsucht war nach einer Rauheit, sogar der Name kann das. Also damit zu spielen, so eine Reibung herzustellen zwischen Pop und auf der anderen Seite aber eben Dreck zu sein. Das war, was der super früh verstanden hat. Ja, ja, da ist was dran. Aber jetzt muss ich trotzdem erstmal ganz andere Musik anmachen. Ja, da weiß man doch sofort, warum es nötig war, dass Punkrock erfunden wurde, oder? Sowas lief 1947 im Radio rauf und runter. In dem Jahr, als du geboren wurdest, Jim. I grew up in a little trailer camp. Out in the fields, between two towns in Michigan. Weiß ich doch, Alter. Schließlich sitzen wir genau hier. Hab's halt im Gegensatz zu dir nie herausgeschafft. Und? Mir gefällt's. It's actually very nice. Genau. But a trailer park was just a good way of getting a property. Da haben viele Leute aus der Mittelklasse gelebt. Iggys Vater war Highschool-Lehrer. So I think he wasn't very materialistic. So the notion er war ziemlich links. Of a little suburban house didn't appeal. Ein Vororthäuschen didn't want to be war nichts für ihn. And it seems to have been quite a happy place. Stimmt. Damals hat sogar ein Golfplatz in der Nähe aufgemacht. It was not a country club. It was not middle class. It was. Es war kein Country Club. Modest people of modest means. Nur für ganz normale Leute, die ein bisschen Spaß haben wollten. And I was curious. Ich war neugierig. It felt Zen to me, and I liked that. I didn't know what Zen was. I was only like 11 years old, but I liked it. And so I asked my dad if he would. Ich sagte zu meinem Vater, warum spielen wir das nicht mal zusammen? And then he came to play with me, and we had never really we had something. That was the first thing we had to do together. Und das wurde dann das erste, was wir wirklich zusammen gemacht haben. And we both started to play. Und auf dem Golfplatz hast du dann nicht auch gearbeitet? It was my first job. I picked up the golf balls. Ich habe die Golfbälle der Leute aufgesammelt. Hit them on the practice range. And I also used to go at 4 in the morning and change. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, um die Rasensprenger zu versetzen. Ich glaube, auf dem Golfplatz sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, oder? Na egal. Ich muss jetzt erstmal die Schnulze hier wegmachen. Schon besser, oder? Martha and the Vandellas had a hit single. Heat wave that summer, and it was a heat wave. Ja, Motown, der schwarze Sound aus Detroit, sowas haben wir damals rauf und runter gehört. It was pretty much all Motown. You know, the Supremes and the Temptations, and you know, that's what Detroit was all about. Ja, nicht gerade Punkrock. Aber damals warst du auch noch kein Punk. He was voted vice president of the school committee. Er war stellvertretender Schulsprecher. Er war im Debattierclub und im Schwimmteam. Er war sehr beliebt. Everybody remembered him. And he had a slight chip on his shoulders, as we say, because there were wealthy kids around. Er fühlte sich zwar ein bisschen zu kurz gekommen, weil viele der anderen Kids mehr Geld hatten. Aber er war mit ihnen befreundet. Zum Beispiel war einer seiner besten Freunde das Patenkind des damaligen Verteidigungsministers. Before that had worked for Ford, you know. Jimmy Osterberg really had the knack of making friends. Iggy war gut darin, sich mit einflussreichen Leuten anzufreunden. Er war ein All-American Guy. Alles andere als ein Außenseiter, unser Jim. Langsam wird's halbwegs brauchbar. Da sind die Iguanes. Jim, deine erste Band an der Highschool. Naja, da hast du natürlich auch den Namen Iggy. War eigentlich mehr als Verarsche gemeint, weil manche die Band bescheuert fanden. Na egal. Iggy, du warst der Drummer. Ein ziemlich guter. Ich muss sagen, besser als ich sowieso. Aber egal. Hier macht's auch so Spaß. Und Iggy, wo hast du damals Schlagzeug geübt? Genau, bei deinen Eltern im Schlafzimmer. Ja, richtig, im Trailer, kein Witz. Kann ich mich noch gut erinnern, wie ich das Ding damals mit dir und deinem Vater aufgebaut habe. Hey, weißt du noch, Jim? Die Bassdrum wäre beinahe nicht durch die Tür gegangen. Und wenn du gespielt hast, hat der ganze verdammte Trailer gewackelt. Und die Eltern lassen sich das einfach so gefallen. Alles für den begabten Herrensohn. Leck mich am Arsch, ganz schön verwöhnt. Hab mich oft gefragt, wieso du dann später so krass rebellieren musstest. Manche sagen, das hat mit diesem Typen hier zu tun. Jim Morrison von den Doors. 1967, der heiße Scheiß. Und wir natürlich sofort hin zum Konzert. An der Uni in Ann Arbor war das. Und Morrison ist schon total blau, als er auf die Bühne kommt, ist rumgewankt, hat geschrien wie ein Gorilla. Die meisten im Publikum waren total abgenervt. Aber Iggy, du standst neben mir und fandst es großartig. Wenn der Typ Leadsänger einer Band sein kann, dann kann ich das auch. Hast du gesagt. And around that time he fell in principally with the Ashton brothers. Und dann hat er sich mit den Ashton Brüdern angefreundet. They Ron und Scott. Said to me, as have others, that, you know, young Jim thought he was an outcast. Jim dachte, er war ein Außenseiter, aber die beiden waren es wirklich. Died young, you know, ihr Vater war früh gestorben. The mom was working to keep it all together. Ihre Mutter hat die Familie durchgebracht. In a reception in a hotel, they were the ones who failed their exams. Die Jungs haben ihre Abschlüsse vergeigt. They described themselves, or he described them as kind of hoodlums. They were very charming and very witty. Jim mochte funny. Sie. They had a kind of shared humor. So sie hatten denselben Humor. And they became this kind of indivisible unit. Und so wurden sie zu einer unteilbaren Einheit. So Iggy moved from being a drummer to wanting to be a singer. And again, this goes to his, you know, only child thing. You know, it's a lead, now it's the lead vocalist. Iggy wurde vom Drummer zum Sänger. Er war ein Einzelkind. Die stehen immer gerne im Mittelpunkt. To join him, and of course Ronnie had aspirations to be a guitar player. Ron Ashton war in seiner vorigen Band Bassist gewesen. Er spielte jetzt Gitarre. Sein Bruder Scott wurde Drummer, obwohl er kein eigenes Schlagzeug hatte. Und dann ist ihr Schulfreund Dave Alexander dazu gekommen. Keiner von denen konnte richtig spielen, aber sie waren sehr, sehr diszipliniert. Sie sind zusammen in ein Haus gezogen und haben ohne Ende geübt. Egal, wann du da vorbeigekommen bist, sie hatten immer ein Instrument in der Hand. Okay. Wall across the U.S. Am Anfang, da hießen die sogar noch The Psychedelic Stooges. Naja, Ende der 60er Jahre halt. Alte wollten irgendwie psychedelisch sein und Kunst machen. It was quite something. I mean, they really had no structure to their music whatsoever. Scotty was playing, you know, like 50-gallon oil drums. Scott hat auf riesigen Ölfässern gespielt. You know, Ronnie was playing Ron mit einem Wah-Wah-Pedal. With the Wah-Wah pedal. Und Iggy hat irgendwelche Geräusche gemacht. Es war sehr strange, sehr kunstmäßig. Aber es hatte was. But it was, you know, it had a strange, you know, sort of artiness about it. Iggy was playing what's called an osterizer, a blender. And also he was playing, Iggy hatte zum Beispiel einen Mixer auf der Bühne und hat das Mikro da reingehalten. Oder er hat einen Staubsauger benutzt und die Leute mochten das. A bunch of things like that. But the crowd loved it. I mean, you know, there was enough drug usage back in those days. Damals waren halt auch meistens genug Drogen im Spiel. What they were going to do, and of course Iggy would combine the unusualness of it with his, you know, he would be wearing all silver face makeup. Iggy hatte immer irgendwelche abgefahrenen Bühnenoutfits. Hat sich sein Gesicht silber angemalt oder sich die Augenbrauen rasiert. Und da hat er dann mitgekriegt, wozu Augenbrauen eigentlich gut sind. Aber egal. Er war ein bemerkenswerter Anblick. Tja, ein Anblick war er wirklich. Ziemlich klein, ziemlich muskulös. Sein rechtes Bein war seit einem Unfall beim Football in der Schule kürzer als das linke, ungefähr 1 Zentimeter. Und seit er mal von einem Verstärker gefallen ist, hinkte er auch. Aber Iggy auf der Bühne, das ist sowieso eine ganz eigene Geschichte. You ready? Meine Damen und Herren, erleben Sie nun den ersten Teil von Die wildesten, unglaublichsten, gefährlichsten Auftritte von Mr. Iggy Pop. August 1967, ein Club in Romeo, Michigan. Iggy trägt eine knallenge Hose aus PVC. Erst springt er Frauen im Publikum von hinten an, wie ein läufiger Hund. Dann auf der Bühne holt er seinen Penis raus. Polizisten stürmen das Lokal und nehmen ihn fest. Mai 1969, Wesleyan University in Ohio. Er greift sich einen zersplitterten Drumstick und fängt an, sich damit den Brustkorb zu malträtieren. Erst kommen rote Striemen, dann kommt Blut. Dann zieht er sich ein weißes T-Shirt an, das sich langsam rot färbt. Es ist das erste Mal, dass Iggy Pop sich auf der Bühne selbst verletzt. Aber nicht das letzte Mal. Das Stooges! August 1970, Goose Lake Music Festival in Michigan. Stage Diving ist hier verboten. Außerdem haben die Veranstalter einen Zaun zwischen Bühne und Publikum aufgebaut, um Schlimmeres zu verhindern. Nicht mit Iggy Pop. Er stachelt die Menge auf, den Zaun niederzureißen. Und die tut, was er verlangt. Chaos bricht aus. Drummer Dave Alexander kommt völlig aus dem Takt und nicht wieder rein. Nach dem Konzert wird er von Iggy gefeuert. Like I want to be your dog is one of the first things I ever wrote is basically, you know, it's a guy, he's alone in his room, he's messed up. You know, and he wants somebody to come and, you know, and comfort him. This is a lot, and he's willing to be submissive in return. Der Typ, der sich unterwirft, der um Liebe bettelt wie ein Hund. Natürlich. Das ist Iggy. Es gibt dieses tief sitzende Bedürfnis bei ihm, von den Leuten im Publikum akzeptiert zu werden. Und wenn das nicht klappt, kommt die andere Seite von Iggy zum Vorschein. Die aggressive. Iggy's act was to get in people's faces. Er wollte die Leute provozieren, ihn auf die Pelle rücken. We have to think also in the early days the band are kind of. Und es kam auch daher, dass sie sich anfangs über die Stooges lustig gemacht haben. Might have played a theremin or a vacuum cleaner. But this is Detroit. It's a biker town. Einmal haben sie in Detroit als Vorband für The Cream gespielt. The Cream, in den späten 60ern mega erfolgreiche Band von Eric Clapton. So they supported The Cream one night and I think this was on Iggy's 21st birthday and he decided to celebrate. Es war Iggy's 21. Geburtstag. Und zur Feier des Tages warf er eine LSD-Pille ein. Die Stooges kamen irgendwann völlig aus dem Takt. Und die Leute haben nur gerufen, we want the cream. Und dann hat Iggy beschlossen, zurückzuschlagen. So ist diese Bühnenfigur Iggy Pop entstanden. Er ist durchs Publikum gelaufen und hat Leuten an den Haaren gezogen und sowas. Bevor die mir auf den Sack gehen, gehe ich denen auf den Sack. They were kind of shocked. Yeah, it was like that. People just would stand. Die Leute haben darauf entweder feindselig reagiert oder geschockt. It ran from hostility to shock. And then we got these weird reactions and then I got. Und dann irgendwann haben sie angefangen, Sachen zu werfen. And then the shit started to fly, you know. It became, things got. Es wurde, sagen wir mal, etwas stachlich zwischen Teilen des Publikums und Teilen von mir. Tja, kein Wunder, dass sich die Band bald aufgelöst hat. There was always a sort of. Es war immer sehr melodramatisch. Ich bin 1970 dazu gestoßen. Ich war kaum ein Jahr dabei, als sich die Band zum ersten Mal aufgelöst hat. And largely that particular breakup was very much related to, you know, drug usage. Das hatte mit Drogen zu tun. That was one thing that killed it. Also a failure. Die Drogen haben uns gekillt. Communicate and keep simple appointments. Aber auch die Unfähigkeit zu kommunizieren, sich an die Termine zu halten. It was essentially a bunch of guys that were, you know, in their early 20s. Wir waren halt ein Haufen Jungs Anfang 20. Damals wechselten in Ann Arbor alle von LSD und Marihuana zu Kokain und dann zu Heroin. You know, the psychedelic drugs and marijuana and LSD and then slowly into cocaine and then eventually into heroin. Die meisten in der Band waren einfach Junkies. Und ohne richtiges Einkommen wurde alles schlimmer und schlimmer. Deteriorating very, very quickly. Das war deprimierend. Zu sehen, wie ihr einfach nichts mehr auf die Reihe gekriegt habt. Okay. Und das war's jetzt also. Nein, nicht ganz. Du bist ja über den großen Teich, Iggy, nach London. Hast einen Solo-Vertrag gekriegt. Also ganz ehrlich. Wer ist denn so blöd und gibt einem Junkie einen Plattenvertrag, oder? Ja, vermutlich einer, der merkt, dass du zwar kaputt, aber genial bist. Auf jeden Fall, du gehst nach London und weil du keinen Bock hast, allein zu reisen, nimmst du James Williamson mit, den Gitarristen. Naja, und irgendwann kommen dann auch Ron und Scott hinterher, die Ashtons. Da sind die Stooges dann halt doch wieder vereint und nehmen ihr bestes Album auf. Raw Power mit den Gitarrenriffs von James Williamson. You know, I was a pretty unhappy kid. Ich war als Jugendlicher ziemlich unglücklich. Hatte einen sehr strengen Stiefvater. Ich brauchte ein Ventil für diese Gefühle. Und das war die Gitarre. Negative emotion and that became my guitar. '73 kam Raw Power raus. Für mehr als Platz 52 in den Charts hat es zwar nicht gereicht, aber die Platte hat eine ganze Menge Leute beeindruckt. Steve Jones von den Sex Pistols sagt, er hat Gitarre gelernt, indem er Speed eingeworfen und zu Raw Power mitgespielt hat. Für Kurt Cobain war es einfach das beste Album aller Zeiten. Oder der. When I was about 11 years old, I left town with my dad and Als ich 11 war, bin ich mit meinem Dad nach San Diego gefahren. Josh Homme, früher bei der Stoner Rock Band Caius, Mitgründer der Eagles of Death Metal und Kopf der Queens of the Stone Age. At that time, I just started having an allowance where you make your own. Da gab's einen riesigen Plattenladen. Damals hatte ich gerade genug Taschengeld, um eine Platte zu kaufen. I thought I'll just buy things on the cover, and I bought Raw Power. And Raw Power was the album that almost scared me at that age. I didn't understand it. Ich habe die Platten damals nach dem Aussehen der Cover gekauft. Auch Raw Power. Fragile little mind. Die Platte hat mir fast Angst gemacht. Und ich habe sie nicht verstanden. Sie war zu wild für mich. Heilige Scheiße. Ich habe sie gespielt, bis die Rillen ausgeleiert waren. Wie einflussreich Raw Power war, habe ich erst später bemerkt, als ich schon seit einigen Jahren nicht mehr im Musikbusiness war. Das hat mich ziemlich überrascht. Als wir damals Musik gemacht haben, war uns egal, was andere über uns dachten. Aber wir wollten erfolgreich sein. Wir wollten Hits haben, wie Mark Bolan, den wir in London gesehen hatten. Mark Bolan making when we went to London, and we thought that Raw Power would be successful. Wir dachten, Raw Power würde Erfolg haben. Und wir haben ja auch recht behalten. Nur eben 40 Jahre später. 40 years later, many years after I was out of the music business, I kept getting phone calls from writers that wanted interviews and things like that. Später habe ich dann immer Anrufe von irgendwelchen Journalisten gekriegt, die Interviews wollten. Ich habe denen erstmal nicht geglaubt, als sie gesagt haben, wie einflussreich diese Platte ist. Dann habe ich bei meinem Sohn Platten von Bands wie Nirvana gehört. Die Typen hatten alle meinen Stil kopiert. And so I guess I began slowly to accept that. Naja, irgendwann habe ich mich dann damit abgefunden. Ready? Meine Damen und Herren, erleben Sie nun den zweiten Teil von die wildesten, unglaublichsten, gefährlichsten Auftritte von Mr. Iggy Pop. Juni 1970, Cincinnati Pop Festival. Iggy macht Stage Diving. Die Crowd trägt ihn auf Händen. Es gibt ein Foto davon. Iggy mit nacktem Oberkörper steht auf den ausgestreckten Händen der Fans. Where the crowd is actually holding him up. He's walking on the crowd. It's superhuman. Man sieht lachende Gesichter, ausgestreckte Hände mit Bierflaschen. Dann nimmt Iggy ein Glas Erdnussbutter, bewirft das Publikum mit dem Zeugs und reiht sich dann den Oberkörper damit ein. 1973, New York City. Zur Promotion von Raw Power treten die Stooges im legendären Nexus Kansas City auf, dem Club, wo auch Andy Warhol gern abhängt. Bei seinem Gang durchs Publikum wirft Iggy einen Tisch um, stolpert, landet in den runtergefallenen, zersplitterten Gläsern, blutet heftig, singt trotzdem weiter und bespritzt auch das Publikum mit seinem Blut. Sein Kumpel Alice Cooper bringt ihn in die Notaufnahme. Januar 1974, Toledo. Die Stooges sind Vorband der angesagten Glamrock-Band Slade. Die Fans mögen die Stooges nicht. Iggy versucht's trotzdem mit Stage-Diving. Als er springt, treten die Leute zur Seite. Zweimal hintereinander. Er fällt aufs Gesicht. Zweimal hintereinander. Februar 1974, Detroit. Iggy legt sich mit einigen Bikern an. Ach, oh ja, die Geschichte. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Typen von der Plattenfirma waren sauer, dass Raw Power sich nicht genug verkauft hat und haben die Stooges auf Tour geschickt, um Geld reinzuspielen. Naja, gut für mich. Ich hatte wieder einen Job. Schlecht für die Jungs, denn die waren eigentlich zu fertig zum Touren. Ron Ashton meinte, es war so, als würdest du den letzten Staub aus dem toten Pferd rausprügeln. Das trifft's ganz genau. Naja, und dann? Und dann kam der Abend, an dem es wirklich Prügel setzte, beziehungsweise die Abende. Es gab direkt die doppelte Packung. Also Februar 74, ganz am Ende der Tour. Du und wir alle sind es echt schon leid. Rats in the Motor City. Was at the tail end of the tour and everybody was pretty sick of the whole thing. Eigentlich nur noch ein Konzert zu spielen. And our manager had booked us into a small club called the Rock and Roll Farm, which was outside of Detroit. Ein Bikerschuppen, also genau unser Ding. Schon als wir reinkommen, riecht der ganze Saal nach Schweiß und Schnaps. Und die Typen im Publikum. These guys were pretty heavy duty guys. Schwere Jungs, mit denen man sich echt nicht anlegen wollte. War es eigentlich gerade das, was dich gekitzelt hat, hä? Oder hattest du dir einfach nur mal wieder die Birne weggeschossen? Egal. Ihr spielt euer Konzert. So we played that gig and Iggy went out into the audience doing his thing. Iggy macht sein Ding. This is Iggy would very common in our act back then. He would just go out into the audience. Er geht ins Publikum, sucht sich jemanden, baut sich vor ihm auf und fängt an, ihm direkt vor dem Gesicht rumzutanzen, ihn zu provozieren. And of course most people und die Leute waren meist so schockiert, dass sie einfach mitgespielt haben. Confront them out in their space in the audience and would never, you know. Aber dieser Typ wollte sich das nicht bieten lassen. Or whatever, or ignore him or whatever they had to do, but this guy was not having any of it and he just hauled off and knocked him out. Boom. Er hat Iggy verdroschen, ihn einfach bewusstlos geschlagen. Am nächsten Tag ist ein Radiointerview angesetzt, als Promotion für den großen Gig im Michigan Palace. And of course Iggy being Iggy, you know, from a safe distance behind the radio station, he sort of, you know, heckled those guys and said a bunch of stuff on the radio about them and whatever. Iggy zieht natürlich im Radio voll über diese Biker-Typen her. Klar, dass sie dann auch am nächsten Tag prompt alle im Michigan Palace aufkreuzen. Ihr könnt auch mit euren verdammten Schwänzen werfen, mir doch egal. Ihr kleinen Wichser könnt machen, was ihr wollt. Eure Freundinnen sind trotzdem in mich verknallt. Ihr eifersüchtigen Schwanzlutscher. They started, you know, throwing bottles and. Sie haben uns mit Flaschen und anderen Sachen beworfen. Einer hat sogar eine Kamera auf meinen Verstärker geschmissen. Projectiles were thrown at us. Scott Ashton, he's placed his ride symbol, the big symbol, at a particular place. So when all the missiles come in out of the light, he can shelter behind it. Scott Ashton hat sich hinter einem großen Becken verschanzt. Ron Ashton kriegt brennende Zigaretten ab. Die tritt er aus und spielt weiter. Am meisten wehtun die Münzen, die ihn treffen. Und ganz vorne steht Iggy und schreit die Leute an. And so he's taunting people, saying, you know, you're not going to break me. Thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head. Nearly killed me, but you missed again. So you have to keep trying next week. It's kind of horrible and hilarious at the same time. But then when the concert finished, they did walk off, they were beaten. Und als es vorbei war, waren die Stooges geschlagen. They'd been fought to a standstill and they gave up. Sie haben aufgegeben. He did have a unique kind of genius who knew it was something special and essentially he had a mental breakdown. Biggie hatte einen Nervenzusammenbruch. Aber irgendwie hatte das Ganze auch was Majestätisches. Ihr damaliger Keyboarder Scott Thurston hat gesagt, wir sind da reingegangen wie Revolverhelden, die schon wissen, dass sie erledigt sind. It was a real thing. They went out. And they went down. It was terrible, but it was magnificent. That's where the band, I think, just said, you know, screw this. Das war der Moment, wo die Band gesagt hat, scheiß drauf. Wir verdienen keine Kohle, also müssen wir uns auch nicht mit Bierflaschen bewerfen lassen. Everybody didn't have any stomach. Dazu hatte keiner mehr die Kraft. That was it for the Stooges. Tja, das war's dann für die Stooges. Starker Abgang. Zumindest für die Zuschauer. Aber wir haben uns eher gefühlt wie die Köter, die man vom Hof jagt. Nimmt mich ja sogar heute noch mit. Jim, nimmst du auch was Verstärkung? Geben Sie mir bitte eine Flasche Kaffee schwarz. Zwei Spiegelei. Speck. Und kommt ja schon der Herr. Danke sehr. Also, die Band gab's nicht mehr. Und ich stand wieder ohne Job da. Hab erst mal eine Weile bei einem Kumpel auf dem Sofa gepennt. Und die Ashton sind wieder bei ihren Eltern eingezogen. Aha, die Punkrocker. Ich weiß noch, was Ron Ashton damals immer gesagt hat. Mann, wir hätten die amerikanischen Stones sein können. Ja, hätten, Ronnie, hätten. Und für Jim ging es noch eine ganze Weile weiter. Nach unten. Meine Damen und Herren, erleben Sie nun den dritten Teil von Die wildesten Ungarn. Ach komm, halt die Fresse, ist doch nicht mehr lustig. Ah, okay, also. August 1974, Los Angeles. Iggys erste Solo-Show. Ron Ashton in Nazi-Uniform und Peitsche. Iggy, wollt ihr Blut sehen? Bla bla bla. Mann, das war nur noch peinlich, ey. This is, you know, how desperate it was. It's like seeing ein Löwe, der in einem von Flöhen zerfressenen Zirkus durch die Manege trottet. Iggy war krankenhausreif. Hat bei irgendwem in der Garage gepennt. Wurde festgenommen und kam dann in Kalifornien in die Psychiatrie. Aber dann kommt Ziggy Stardust angeflogen und holt ihn da raus. Ja, fast. David Bowie kommt. Das ist doch auch schon mal was, oder? David war damals einer der wenigen, die geschnallt hatten, dass Iggy and the Stooges mehr sind als ein Haufen zugedröhnter Clowns. David kommt Iggy in der Psychiatrie besuchen. Erst hat er die grandiose Idee, ihm da ein bisschen Koks reinzuschmuggeln. Aber dann packt er sich Iggy und nimmt ihn mit zu sich nach West-Berlin. Zum Glück das Gegenteil von L.A. And it was a beautiful, beautiful town. And people treated you well and courteously. Die Leute waren alle sehr, sehr freundlich. And, you know, there were a lot of older couples. And they had small Wohnen. Es gab ältere Ehepaare mit kleinen Läden. You could buy a shirt for 2 marks. Ein Hemd für 2 Mark. Immer noch in der Verpackung aus den 50ern. You know, and you could go to your corner bar and you get a very, very good beer. Und in den Eckkneipen gab's gutes, billiges Bier. With a good head on it. Very cheap. Just don't try to sit in the Stammtisch, you know. Hast du aber anscheinend trotzdem gemacht. Oder woher hattest du dein Deutsch, Jim? Ich habe gelernt auf die Kneipen und die Ecken. Mit die Alten, die Jungen, will nicht sprechen mit mir. They hated it. You know, all the German students were all grumpy. Die deutschen Studenten, die waren mürrisch, misstrauisch. Die wollten ihr Hasch rauchen und in Ruhe gelassen werden. Aber nicht alle wollten in Ruhe gelassen werden. Iggy und Bowie sind abends oft zusammen. Und auf einer Party steht auf einmal eine junge Frau vor Jim. Esther Friedman. Ich wusste ja gar nicht, wer er ist. Er hatte diese riesige blaue Augen und war unheimlich schön. Die beiden werden ein Paar. Und als Iggy aus seiner WG mit David Bowie rausfliegt, weil Iggy dauernd Bowies Kühlschrank mit den ach so teuren Superstar-Leckereien leerfuttert, ziehen sie in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen. Winzige Bude. Mit Ofenheizung, weißt du noch? The what? Der Ofen. The Cook's Oven, ja. Yeah. Ach, das war seine erste Wohnung, seine erste eigene Wohnung. Hauptstraße 155 Berlin-Schöneberg. Mit einer sehr, sehr geschmackvollen Tapete. Eine gestreifte Tapete mit Goldkordel. Unser Bühnentier entdeckt seine häusliche Seite. Ja, der war immer für das Staubsaugen zuständig, Müll runterbringen. Mit Bowie, Esther und einem Haufen neuer Freunde zieht ihr durch die Clubs. Eigentlich wolltet ihr hier von den Drogen runterkommen, Bowie und du. Das hat nicht so richtig geklappt. Iggy hat ja auch in einem Interview gegeben, dass er in Berlin von Bier, Wurst und Koks sich ernährt hat. Ja, und trotz dieser, ich sag mal, eher einseitigen Ernährung, schaffst du es da, dein erstes Soloalbum aufzunehmen. Mansa-Studio. Direkt im Schatten der Mauer. Und eins davon hat dann endlich auch mal ein bisschen kommerziellen Erfolg. Lust for Life heißt die Platte. Aus dem Punkrock-Jahr 1977. Und es gibt damals einen jungen Punk, der sich an diese Platte besonders genau erinnert. Hallo, ich bin Jackie. Jackie Hildisch. Einer der ersten Punks in Deutschland. Und mich verbindet mit Iggy Pop, dass ich als junger Mann bei einem Konzert Iggy Pop in den Oberschenkel gebissen habe. Klar, Konzert ist im Gange. Wie gesagt, wir jungen Punkrocker, sehr darauf bedacht, gut auszusehen und uns so zu benehmen, wie wir dachten, wie man das machen müsste als junger Punkrocker. Iggy steht vorne an der Bühne und versucht das Publikum rumzukriegen. Und da hat sich das ergeben. Plötzlich hatte ich diesen Iggy Pop-Oberschenkel vor der Nase und habe gedacht, wenn man da jetzt nicht reinbeißt, dann macht man das nie. Das wäre ja nun unverzeihlich. Gibt zum Glück ein berühmtes Foto von. Love for life. Das Foto sieht nach Lecken aus. An das Wenige, an was ich mich erinnern kann, war es eher Beißen. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall landete dieser Schnappschuss dann in der hochglanzillustrierten Stern, die meine Eltern zu Hause abonniert hatten. Und ich glaube, das war so eins der ersten Berichterstattungen von Die neue Welle. Kommt, Jugend rebelliert in England. George Cameron von den goldenen Zitronen. Also ich glaube, so eine Art von Foto passte schon in das, was man sehen wollte. Das heißt, da ist jemand auf der Bühne, der ist anscheinend da am Rumkrakeelen. Anders als vielleicht die zu der Zeit aktiven Dinosaurier-Bands, die sich so hinter Keyboard-Burgen vergruben und irgendwie unheimlich unnahbar waren in ihren Stadionauftritten. Und hier war jemand in einem Club, wo denn sogar der Fan an seinem Bein dran hing. Und es hat weder irgendein Ordner was dagegen gemacht, noch der Star selber. Ich glaube, das war das, was man wollte. Also man fühlte sich zugehörig. Man konnte sich vorstellen, ich kann der Brüll-Hannes auf der Bühne sein. Ich kann aber auch derjenige sein, der sich an seinem Bein irgendwie festhielt. Tja, aber bald warst du dann kein Punk mehr, sondern Popstar. In den 80ern ging das langsam los mit dem kommerziellen Erfolg. Hatte wieder was mit David Bowie zu tun. Mit diesem Album, bla bla bla, das er für dich geschrieben hat. So richtig typischer 80er Jahre Pop. You know, it was very by the numbers 80s Pop. And David Bowie conducted it all. He had a clipboard and a to-do list and everything was very methodical. Bowie ist da sehr methodisch rangegangen. Und siehe da, Iggy hatte einen Hit. And Iggy had a modest hit in the UK with Blah Blah Blah and Wild Child. We got the red lights. Anytime you're ready. Hey, we got the red light. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. And finally, he had some. You know, he did give up most of the illicit substances. He cut down on his drinking. Jetzt kriegt er auch das mit den Drogen und dem Alkohol besser geregelt. Er wurde professionell. In control. Er hatte sich im Griff. So Iggy Pop so war die Figur auf der Bühne. Stage, and sonst war er einfach Jimmy. It would be Jimmy. Not to say there weren't lapses, and you know, I certainly saw Iggy in some of those lapses as well. But it was Blah Blah Blah that finally was, klar gab es Rückschläge. Was the breakthrough. And by aber then mit Blah Blah Blah so kam sein Durchbruch. Er hatte so lange überlebt, bis die Leute merkten, wie wichtig er ist. Founding father er galt als musikalischer Gründervater, wie die Stones oder die Doors. Und von da an hatte sein Leben Stabilität. Und er bekam den Respekt, den er verdient hat. I love you, baby. Naja, du bist insgesamt viel ruhiger geworden. Mit deinem Häuschen in Miami. Wie so ein typischer Rentner. I was 20 years in New York City, always. Nach 20 Jahren in New York City brauchte ich mal Entspannung. Also bin ich in den Süden. Ich mag die strahlenden Farben hier. Und ich glaube, ich werde so langsam zu einem Reptil. Ich liege hier mit offenem Maul und wenn du deinen Fuß reinsteckst, dann esse ich dich einfach auf. Mann, wir hatten doch gerade erst Eier mit Speck. Im Ernst, machst du eigentlich eine Diät, um so fit zu sein? Nur Ananas oder sowas? No, no, I eat fucking greasy old burgers and dirty hot dogs and boogers and everything. Und noch Whisky? Ja, halt's mal. Ja, dachte ich mir. Aber sag mal, Jim, Golf spielst du da auch immer noch ganz gern, ja? Allerdings nicht mehr bei uns hier auf dem einfachen Platz beim Trailerpark. Hast dich überhaupt eine ganze Zeit hier nicht mehr blicken lassen. Das muss ich schon sagen. Hast dich rar gemacht. Auch bei den Jungs von den Stooges. Very, very sporadically. Wir hatten nur sehr sporadischen Kontakt. Always had a good word. Unser Drummer Scott rief mich oft an und versuchte, eine Reunion auf die Beine zu stellen. Aber ich konnte das ja nicht einfach nur ihm zuliebe tun. Mit Ron Ashton hatte ich fast gar nichts mehr zu tun. Und es gab einen Punkt, wo er nicht mehr auf meine Gigs in Detroit kam, weil das für ihn zu deprimierend war. Irgendwann hatte ich die Sehnsucht nach den Jungs dann doch wieder gepackt. Hattest ja auch so ziemlich alles durch, was man als Solokünstler so machen kann. Film-Soundtracks geschrieben, selbst im Film mitgespielt und in Fernsehserien, tja. Und so richtig gut lief's mit der Karriere dann ja auch nicht, oder? Also mach so ein paar Anrufe und 2003 werden die Stooges wieder eine Band. We're the fucking Stooges. Ja. Ein paar Sachen haben sich aber zum Glück geändert. We're not anti-drug. drug now, but we're drug reasonable. Wir sind zwar jetzt nicht gegen and Drogen, we don't work high. Aber everybody in this wir gehen vernünftig damit um. Beim Arbeiten sind wir nüchtern. Trotzdem sind inzwischen zwei von euch nicht mehr da. Ron und Scott Ashton. Beide an Herzinfarkt gestorben. Bitter, Anfang 60. Aber so hatten sie wenigstens noch was vom späten Erfolg ihrer Band. I did not foresee our reunions being so successful. I mean, you know, the first show I came back in 2009 in 6 months. Ein halbes Jahr nachdem ich wieder dabei war, haben wir in Sao Paulo in Brasilien vor 40.000 Leuten gespielt. Ich hatte nie vor mehr als 2.000 gespielt. Within a year and a half. We had been, you know, und nach anderthalb Jahren wurden wir dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Diese Typen, die 1975 die totalen Versager waren. I'm happy that somebody listened to us. This is a great gift late in life. You know? Die Stooges gibt's endgültig nicht mehr. Aber du musst natürlich auch weitermachen. Mit George Homme und ein paar Jungs von den Queens of the Stone Age und den Arctic Monkeys. Well, he reached out to me and asked if, you know, it was a very carefully worded. Iggy hat mich angeschrieben. First step, it said, und hat sehr vorsichtig nachgefragt, ob man nicht was zusammen schreiben oder aufnehmen könnte. Ganz einfach. Just very simple and very open. Ich finde es auch toll, dass die neue Platte jetzt wieder so raw ist und diesen Swagger von den frühen Sachen hat. Gardenia finde ich fantastisch, find ich großartig, diese taumelnde, schwankende Bass-Gitarrenlinie von Josh. Das finde ich ist feinster 70er-Jahre Iggy Pop, ne? Mit einem unfassbaren Ohr für Pop. Melodien, aber mit Punk-Swagger. Ich glaube, was der Typ grundsätzlich ausstrahlt, ist eigentlich so eine Rock'n'Roll-Mystik. Also einfach was machen, nicht lange nachdenken, das kann auch völlig naiv sein oder kindergartenmäßig. Einfach auf die Tube drücken und Krach machen. There's something mystical about it when you chat to Jim Osterberg. Das hat schon etwas Mystisches. Jim Osterberg ist dieser kleine Kerl. Sein eines Bein ist ja etwas kürzer als das andere. Er hinkt auch und wirkt fast zerbrechlich. Und wenn die Musik losgeht, dann verwandelt er sich in diesen Springbock, der über die Bühne hüpft. Als würde die Schwerkraft nicht existieren. Doesn't exist. All I ever was a guy from a small town. Ich war nie was anderes als ein Typ aus einer Kleinstadt, der großartige Musik machen wollte. Und wenn ein paar tausend Leute das hören wollen, toll. But I'm not a person who sincerely wants to be rich. Aber ich bin keiner, der reich sein will. I just don't sincerely care. Das interessiert mich einfach echt nicht. I care about being able to survive and live well. Klar, ich will gut leben. Klar. I'll do whatever the fuck I want. Aber davon abgesehen, mache ich verdammt nochmal, was ich will. Cheers! Iggy von Christian Möller. Mit Originaltönen von Iggy Pop, James Williamson, Paul Trinker, Jackie Hildisch, Esther Friedmann, Josh Homme, George Cameron und Judith Holofernes. Es sprachen Arvid Birnbaum, Susanne Marie Kobelka, Nikolaus Bender und Konstantin Lindhorst. Technische Realisation Matthias Fischenich und Sebastian Nohl. Regieassistenz Eva Soloch. Regie Matthias Kapohl. I love you, baby. Das war die Übernahme einer Produktion des WDR 2017.